Es habe mir. Es habe mir schon immer selbst gesagt, wenn die Nahrung nicht mehr reicht, dann geh ich auf die Jagd wie ein Raubtier. Diese Bestie wohnt in mir und sie ist ständig bereit zu befriedigen die Gier. Diese Gier nach diesem Fleisch, ich fress auch gern Veganer als Beilage dazu. Und wenn ich nichts im Bauch hätte, folg ich weiter dem Prinzip der Natur, der Nahrungskette. Nur der Stärkere erfrisst. Er frisst die Schwachen. Seit über 20 Jahren bin ich längst dafür gewappnet. Ich hab mich nicht gebeugt, rebellisch gegenüber euch. Sehe Menschen nur als Snack. Und wenn ich nichts zu fressen hätte, steht ihr auf dem Speiseplan. Ich vergreife mich daran, fange an damit zu jagen. Menschenfleisch für meinen Magen, so wie jedes andere Tier. Ich selektiere euch. Ich hab die Fähigkeit verlernt, Mitleid zu zeigen. Und werd alles daran setzen, diese Spitze zu erreichen. Der Nahrungskette in einer Hierarchie. Entweder frisst oder stirbt, doch das Verlangen stillt man nie. Das Tier in mir ist top, die Verwandlung steht bevor. Und ein unheimlicher Schrei, wie aus einer anderen Welt. Doch um zu reagieren, bleibt dir keine Zeit, weil es geht viel zu schnell und dein Leben gleich vorbei. Eine Selektion, je nach eurem Handeln, bist du böse oder gut. Wer vermisst schon den Verbrecher? Wenn ich will, dann pack ich zu. Wie ein Raubtier in der Nacht und ich säubere die Stadt von dem ganzen Menschenmüll. Doch diesen endlosen Hunger werde ich niemals bezwingen. Diese Bestie in mir drin, sie erteilt mir die Befehle und ich kann mich nicht dagegen wehren. Egal was ich unternehme, sie gewinnt die Oberhand. Es beginnt erst mit dem Hunger, doch vernebelt den Verstand. Meine Zähne, sie sind spitz, bohren sich in das Fleisch. Und die Krallen reißen Wunden tief in deinen Leib. Die verdammte Menschlichkeit, sie ging mir längst verloren. Ich hab die Fähigkeit verlernt, Mitleid zu zeigen. Und werd alles daran setzen, diese Spitze zu erreichen. Der Nahrungskette in einer Hierarchie. Entweder frisst oder stirbt, doch das Verlangen stillt man nie. Das Tier in mir ist top, die Verwandlung steht bevor. Und ein unheimlicher Schrei, wie aus einer anderen Welt. Doch um zu reagieren, bleibt dir keine Zeit, weil es geht viel zu schnell und dein Leben gleich vorbei.